Khair, inshallah. Dann fangen wir an. Wie ich schon gesagt habe, wir fangen erstmal mit Arabischen und dann reden wir Deutsch. Barakallahu fikum. Wir waren im Jahre 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بارك الله فيكم كنا قد وصلنا إلى غزوة الحديبية وقلنا أنه في السنة السادسة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه في ذي القعدة طبعا من هذا العام خرج معتمرا ومعه حوالي 1500 من الصحابة رضوان الله عليهم يريد العمرة فوصل النبأ إلى قريش فأرسل قريش رسلا مثل بديل بن ورقاء مكرز بن حفص حليس بن علقمة وعروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفاوضوا معه بحيث أنه ما يدخل مكة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رسولا فأرسل فأرسل خراش بن أمية الخزاعي ولكن أرادوا أن يقتلوه فرجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه طبعا أولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر رضوان الله عليه فقال له يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها فأدلك على رجل عمر ما أراد فقال له أدلك على رجل ودله على عثمان بن عفان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار ودعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى ليقاتل وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فلما خرج عثمان إلى مكة لقيه أبان بن سعيد بن العاصي فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل قريش لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف يعني إذا أردت الطوف طوف فقال عثمان ما كنت لأفعل ولم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي أبى عثمان أن يفعل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بارك الله فيكم تأخر عثمان لأن قريش حبسته فظن المسلمون أن عثمان قد قتل لأنه بلغهم أن قريش قتلت عثمان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان وهذه البيعة هي بيعة الشجرة فبايعوه على الموت وضرب رسول الله بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه لعثمان فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يده إلى نفسه وهذه هي بيعة رضوان قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وهذا الفتح في هذه الآية هو صلح الحديبية وبهذه البيعة أصبح المسلمون مستعدون للقاء قريش فعاد عثمان رضوان الله عليه وهنا بارك الله فيكم أرسل أهل قريش أرسلوا نحو 50 رجلا عليهم مكرز بن حفص يعني ليناوشوا المسلمين ف فعصمهم محمد بن مسلمة وهرب رئيسهم وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم صلى الله عليه وعلى وسلم وما فعل لهم شيء. فكان هذا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السلام وما يريد الحرب. فما كان بدل قريش وقد جرى ما جرى إلا أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صالح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما أتاه سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهيل لكم من أمركم، وأطال سهيل الكلام إلى أن اتفقوا على الصلح. بارك الله فيكم. Wir haben angefangen mit dem sechsten Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und in diesem Jahr gab es sehr viele Ereignisse. Und das Wichtigste davon natürlich ist Sulh al-Hudaybiyah. Das bedeutet der Vertrag, der Friedensvertrag zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Quraysh. Und wir haben gesagt, in der Qa'da, das wird im 11. Monat, im Hijra-Kalender, im Jahre 6, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Sahaba aufgerufen, dass er Mekka besuchen will. Nicht kämpfen, sondern besuchen. 1500 Leute wollten das mit ihm machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist mit ihnen in Richtung Mekka gereist, und als die Leute von Mekka das gehört haben, sie wollten nicht, dass er Mekka betritt, deshalb haben sie ihm Botschafter geschickt, Budayl ibn Warqa, Mikriz ibn Hafs, Halis oder Hulais ibn Alqama, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, die sind die bekannt waren auch. Diese Leute sollten mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verhandeln, dass er zurückkehrt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ihnen, ich möchte kein Blut vergießen, ich möchte nur Tawaf machen, ich möchte Mekka besuchen und dann zurück nach Medina. Sie wollten das nicht. Sie wollten das nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihnen auch Botschafter gesendet oder geschickt. Der erste war Kharrash ibn Umayyah al-Khaza'i oder Kharrash ibn Umayyah al-Khuza'i. Aber als die Leute von Mekka ihn sahen, die wollten ihn töten. Aber manche andere Leute von einem arabischen Stamm haben ihn geschützt. Und er kam zurück zum Propheten und er hat ihm das erzählt. Dann wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Umar ibn Khattab schicken. Aber Umar sagte, oh Prophet, du weißt ja, was ich von Problem mit den Mekkanern habe. Und ich habe keine Familie in Mekka, die werden mich töten bestimmt. Deshalb, wenn du willst, dann mache ich das, aber sie werden mich töten. Und natürlich, Barakallahu fikum, Umar hat es gesagt, unter anderem, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, er will keinen Krieg, er will keinen Kampf. Und wenn Umar nach Mekka geht, dann wird er kämpfen. Und der Prophet sagte nein. Aber Umar sagte dem Propheten, lieber, dass du Uthman schickst. Uthman ibn Affan. Der Prophet sagte ihm, okay, machen wir so. Dann hat er Uthman geschickt und er sagte ihm, geht zu den Leuten, sag ihnen, wir wollen keinen Krieg, wir wollen nur Mekka besuchen und dann zurückkehren. Uthman ist nach Mekka zu Abu Sufyan, aber der hat Aban ibn Sa'id ibn al-Asi, der war ein Cousin von Uthman, deshalb hat ihn geschützt. Bis er mit den Leuten von Mekka gesprochen hat, mit den Führern. Und dann wollte Uthman zurück. Sie haben ihm gesagt, wenn du Tawaf machen willst, wenn du um Al-Kaaba jetzt, wenn du Umrah machen willst, dann kannst du. Uthman sagt, ja, nein, wenn der Prophet das macht, dann mache ich. Aber wenn der Prophet selber sallallahu alaihi wa sallam nicht macht, dann brauche ich das zu machen. Uthman hat sich verspätet. Die Muslime haben eine Nachricht bekommen, Uthman wäre getötet. Und hat ihnen gesagt, man hat Uthman getötet. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alle Muslime aufgerufen, dass sie sich vorbereiten, dass sie sozusagen nicht zurückkehren jetzt, weil die anderen den Botschafter vom Propheten getötet haben. Das heißt, sie haben den Krieg erklärt. Und der Prophet hat alle zu Eidschwur oder Schwureid alle aufgerufen. Dann kamen sie alle unter einem Baum und sie haben dieses Eid geleistet. Und Uthman blieb, der Prophet hat seine Hand auf andere geschlagen und er hat gesagt, das ist für Uthman. Und der Prophet ﷺ hat ihn vertreten in sein Treueid. Das ist Treueid. Allah subhanahu wa ta'ala hat Quran herabgesandt, Surat al-Fatih, die Ayah 18. Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit den Gläubigen, die dir Treueid geschworen haben unter dem Baum. Er hat gewusst, was sie im Herzen haben. Dann hat er ihnen die Ruhe im Herzen gegeben und er hat sie belohnt mit einer baldigen Befreiung, baldigen Sieg. Und das war diesen Vertrag, diesen Friedensvertrag. Also der Friedensvertrag ist für uns ein Sieg. Die Muslime, ein Friedensvertrag ist ein Sieg. Und das war Masrul Hudaybiyah. Die Muslime haben sich vorbereitet. Sie kämpfen. Aber dann kam Uthman. Und es gab Frieden. Die Leute von Mekka haben ungefähr 50 Leute geschickt. Der Führer von ihnen war Mikris ibn Hafs, damit sie die Muslime ein bisschen provozieren, damit die Muslime kämpfen, aber der Prophet hat das nicht gemacht. Und die Muslime konnten diese Leute umkesseln und sie konnten sie festnehmen, außer dem Führer von ihnen, der ist geflohen. Der Prophet hat mit ihnen gesprochen und er hat sie alle befreit. Damit er bestätigt, dass er keinen Kampf haben will. Er will nicht kämpfen, er will Frieden. Die Leute von Mekka, sie haben keine andere Möglichkeit mehr. Was sollen sie jetzt sagen? Sie wollten die Muslime töten, die Muslime haben sie nicht getötet. Sie wollten den Botschafter vom Propheten töten, die Muslime haben das nicht gemacht. Sie wollten, dass die Muslime zurückkehren. Die Muslime haben gesagt, wir wollen nur Mekka besuchen, das Haus Allahs, und dann kehren wir zurück. Die Muslime, die Mekkaner waren dann sozusagen, war das für sie eng, vor allem Arabern und so weiter. Dann haben sie Suhail ibn Amr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Suhail ibn Amr war ein Mann, der Weisheit gehabt hat. Und er war so ein Mann, der gut reden kann. Als der Prophet ihn sah, der Prophet sagte, eure Sache ist leicht geworden. Und sie haben dann zusammen gesprochen und da gab es einen Vertrag. Das ist der Vertrag von Al-Hudaybiyah, Friedensvertrag. شروط صلح الحديبية أولا الشرط الأول كان أنه توضع الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنين. بعض العلماء قالوا أن المدة 4 ولكن الصحيح أنها 10 سنين يأمن فيها الناس لا سرقة لا خيانة ولا اعتداء. الثاني انتبهوا هنا، من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه ورده إليهم، ومن جاء قريشا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الإسلام لم يرده على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، واحد من أهل قريش يذهب إلى النبي يسلم، لازم النبي يرده. ولكن إذا أتى واحد وارتد عن الإسلام ورجع إليهم هم ما يردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أحب أن يدخل في عهد وعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش فليدخل. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر مع قريش. خزاعة وبنو بكر كان في بينهم دائما مشاكل، عدو صديقين. رابعا، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير عمرة هذا العام، فإذا كان العام القابل يعني القادم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون يدخل مع المسلمين مكة يقيم فيها ثلاثة ما معهم سلاح إلا السيوف في أغنادها يعني ما يخرج زف. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشروط. طيب أما المسلمون فكانت صدمة بالنسبة لهم، صدمة كبيرة. أما أبو بكر رضوان الله عليه فقال القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، ولكن الآخرون قالوا كيف نحن يأتينا رجل من عندهم فنرده ونرد أخونا يعني نرد أخانا في الإسلام، وهم يأتيهم رجل من عندنا يخون فنتركه كيف ما نرضى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب منا إليهم أبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. الله سبحانه وتعالى يتولى، الله سبحانه وتعالى يتولى. فعمر رضوان الله عليه ذهب إلى الصديق أولا فقال له يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليس بالمشركين؟ قال بلى. قال فعل ما نعطي الدنية في ديننا، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر يا عمر إلزم غرزح أي طريقته، يعني إلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم إياك تخالف، فإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب إليه. فذهب إليه قال له ألست برسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليس بالمشركين؟ فعلى ما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. طبعا هكذا أتى في سيرة ابن إسحاق، وفي روايات أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب عمر إلى أبي بكر فأجابه نفس الجواب. طبعا بارك الله فيكم عمر رضوان الله عليه ذكر أنه عمل لذلك أعمالا يعني تاب عن هذا الذي فعله، لأنه كان في ثورة غضب، فلما أهدأ الله غضبه أكثر من الأعمال الصالحة يستغفر الله سبحانه وتعالى على الذي فعله. وفي هذه الظروف رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنهم، وترددت هذه الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدخلون المسجد الحرام. وهنا بارك الله فيكم في هذه الأحياء في هذه الأثناء كتبوا الصلح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فلا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم أو باسمك اللهم. فأبى المسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر. فقال سهيل والله لو نعلم، والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني. ثم أمر عليا بمحو ما كتب وكتابة محمد بن عبد الله، فامتنع علي تأدبا قال أنا كيف. فأخذ رسول الله الصحيفة فمحها وكتب محمد بن عبد الله وهو لا يحسن أن يكتب، فما كان يعرف كثير يكتب فكتبها. فبعدما انتهى أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن سلمة ومحمد بن سلمة، وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزة مكرز بن حفص، وكتبت نسختان، نسخة للنبي صلى الله عليه وسلم ونسخة لقريش. وبينما علي يكتب الكتاب جاء أبو جندل. من أبو جندل؟ ابن سهيل. فقام له أبوه وضرب وجهه وأخذ بتلابيبه، فقال له: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده، لأنه مسلم. فكبلوه ورادوا يأخذوه، ضربوا أبوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل: والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي: فأجزه لي. فأبى. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر به. يا أخوة، شوفوا هذا الأمر العظيم أمام أعين المسلمين. يأتي مسلم يكبل ويأخذوه، والنبي موجود صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذا العهد، هذا العقد. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة العهد قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا ثلاث مرات، فما قام منهم أحد. ذبلوا، يعني تفاجأوا بالذي حصل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالت له: يا نبي الله، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. فلما رأوا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قاموا فنحروا، وحلق بعضهم وقصر آخرون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: يرحم الله المحلقين والمقصرين. قال: في الثالثة والمقصرين. قالوا: يا رسول الله، لما يعني ذكرت المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة؟ قال: لأنهم لم يشكوا. ثم آبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النبي إلى المدينة عفوا. وروى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسألوا عمر عن شيء فلم يجبه ثلاثا. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. فجئت رسول الله فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فذلك كان هذا الفتح، بارك الله فيكم، فتح للمسلمين. قال أبو بكر رضوان الله عليه: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين رسول الله وربه، والعباد يعجلون، والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. إذن صلح الحديبية كان فتحا مبينا للمسلم. بارك الله فيكم. يا من جزاك Die Mekkaner haben Suhail ibn Amr zum Propheten Muhammad zusammengeschickt. Übrigens, ich weiß, dass diese Namen, die ich leicht spreche, ja, vielleicht wie unsere Brüder und Schwestern, die die arabische Sprache nicht kennen, schwer sind. Aber man kann das nochmal zuhören. Die Unterrichte, die hier, barakallahu fikum, gemacht werden, sie können, man kann sie nochmal im Internet zuhören. Und da kann man auch nochmal stoppen und da kann man diese Namen nochmal hören. Barakallahu fikum, Suhail ibn Amr kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat mit ihm einen Vertrag verhandelt. Dieser Vertrag lautet wie folgt. Passt auf jetzt. Erstens, 10 Jahre Frieden zwischen beiden Seiten. Kein Krieg, kein Verrat, kein Klauen, die Leute leben im Frieden. Zweitens, wenn jemand den Islam annimmt von Mekka und der geht zum Propheten in Medina, der Prophet darf ihn nicht aufnehmen, wenn die Mekkaner das nicht bestätigen. Subhanallah. Einer nimmt den Islam an von Mekka, fährt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet darf ihn nicht annehmen oder aufnehmen, solange die Mekkaner das nicht genehmigt haben. Aber wenn jemand von Medina, wenn jemand den Islam Muslim ist und er verlässt den Islam und er kehrt nach Mekka zurück, die Mekkaner dürfen ihn aufnehmen ohne Genehmigung vom Propheten. Das ist ungerecht. Aber das war so. Drittens, natürlich für uns wäre das ungerecht, ja. Aber das ist, Allah will etwas und wir verstehen das nicht. Drittens, diejenigen von den arabischen Stämmen, die den Vertrag vom Propheten, den Vertrag mit dem Propheten machen möchten, können das machen und mit Quraysh, mit Mekka auch das machen. Deshalb, Khuza'a, ein arabischer Stamm, haben Vertrag mit dem Propheten gemacht und Banu Bakr, auch ein arabischer Stamm, haben mit Mekkanern Vertrag gemacht. Das ist so verbündet. Viertens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, die kehren nach Medina zurück und das nächste Jahr kommen sie nur mit Schwertern und die kommen, die können Mekka betreten und die können 3 Tage in Mekka bleiben und dann kehren sie zurück. Der Prophet hat das angenommen. Der hat alle Bedingungen angenommen. Subhanallah. Die Muslime, die waren nicht alle natürlich, aber die meisten von ihnen, die waren, wieso akzeptieren wir sowas? Wenn jemand zu uns kommt, wir schicken ihn zurück, aber wenn jemand von ihnen, von uns zu ihnen geht, dann schicken sie ihn nicht zurück. Wieso? Warum? Der Prophet sagte, ich bin der Gesandte Allahs und Allah hat mir so offenbart. Umar radhiyallahu anhu ging zum Propheten. In manchen Überlieferungen erstmal zum Propheten, in manchen anderen Überlieferungen zu Abu Bakr. Sagte ihm, bist du nicht der Gesandte Allahs? Sagte ja. Sind wir nicht die Muslime? Ja. Sind sie nicht die Götzendiener? Ja. Wieso akzeptieren wir Erniedrigungen in unserer Religion? Der Prophet sagte ihm, ich bin der Diener Allahs und sein Gesandter. Und er wird mich schützen. Also so hat Allah entschieden. Umar geht zu Abu Bakr, der stellt ihm die gleichen Fragen. Abu Bakr sagt ihm, Umar, du sollst deine Grenzen, du sollst deine Grenzen wissen und du sollst auf dem Weg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bleiben. Wenn etwas entschieden hat, dann keine Diskussion. Umar hat Angst gehabt dann später, dass er Falsches gemacht hat. Und dafür hat er sehr viele gute Taten begangen, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeiht. Aber in der gleichen Situation hat man sozusagen nicht genau verstanden, wie die Sache ist. Auch in einer anderen Überlieferung, Umar ging zu ihm, der hat ihm gesagt, oh Prophet, du hast doch geträumt. dass wir nach Mekka reinkommen und dass wir in Mekka Umrah machen und so weiter. Der Prophet sagt ihm, das ist nicht unbedingt jetzt, aber du wirst bestimmt in Mekka Tawaf machen. Du wirst das machen, aber nur Geduld. Dann wollte man den Vertrag schreiben. Man wollte den Vertrag schreiben. Barakallahu fikum. Man hat hier geschrieben, der Prophet hat Ali ibn Abi Talib geholt, der hat ihm gesagt, schreib Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Suhail ibn Amr sagte, stopp. Wer ist ar-Rahman? Wir kennen keinen ar-Rahman. Schreib im Namen des Herrn. Der Prophet sagte Ali ibn Abi Talib, schreib im Namen des Herrn oder im Namen Allahs. Im Namen Allahs. Dann sagte der Prophet, schreib, das ist der Vertrag zwischen Muhammad, Gesandter Allahs, und Suhail ibn Amr. Suhail sagte, stopp. Wenn du Gesandter Allah wärst, warum kämpfen wir gegen dich? Schreib, Muhammad, Sohn Abdullahs. Der Prophet sagte, Ali ibn al-Talib, schreib so. Ali ibn al-Talib sagte, nein, ich kann nicht. Hat sich geschält, wieso? Mach ich weg, Gesandter Allahs. Der Prophet sagte ihm, gib mir. Wo ist das? Die haben gesagt, hier. Der Prophet hat das radiert und er hat selber geschrieben, Muhammad, Sohn Abdullahs. Obwohl der Prophet nicht gut geschrieben hat. Ja? Aber übrigens, viele Leute sagen, denken, dass der Prophet nicht lesen, nicht schreiben konnte. Passt auf, am Anfang ja, der konnte nicht lesen, nicht schreiben. Aber mit der Zeit hat er ein bisschen gelernt, sallallahu alaihi wasallam. Am Ende seines Lebens konnte er ein bisschen schreiben und lesen. Deshalb soll man hier das beachten, Barakallahu. Und dann gab es Zeugen von Muslimen und von Nicht-Muslimen. Und so war die Sache. Weil der Prophet sagte, egal was sie heute verlangen, dass wir Allah ehren, dann werde ich annehmen. Der Prophet hat alles angenommen. Sie waren kaum fertig. Dann kam Abu Jandal, der Sohn von Suhail ibn Amr. Das ist der Vertragsgegner. Der kam, oder der Vertragspartner. Der Sohn von ihm kam. Und die Leute haben ihn sofort, die Mekkaner, die haben ihn gefesselt. Die haben ihn gefesselt. Und sein Vater stand auf und er hat ihn geschlagen. Und er sagte dem Propheten, das ist der Erste. Ich akzeptiere nicht, dass er zu dir kommt. Die Muslime haben so angeschaut, was ist los? Abu Jandal sagte, ich bin Muslim geworden und die fesseln mich mit Ketten und die nehmen mich und die schlagen mich vor euren Augen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, zeig Geduld und Allah wird dir einen Ausweg geben. Der Prophet sagte seinem Vater, aber das war noch nicht, wir sind noch nicht fertig. Der sagte ihm, schau mal, entweder nehme ich ihn oder kein Vertrag mehr. Der Prophet hat gesagt, okay. Die waren fertig vom Vertrag. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihnen, schlachtet eure Schlachtopfer und rasiert eure Haare. Keiner stand auf, um das zu machen. Der Prophet saß, der war selber schockiert. Sallallahu alaihi wasallam. Die Leute waren unter Schock. Die waren unter Schock, die Muslime. Wie kann das passieren? Dass für sie war das eine Erniedrigung. Der Prophet ging rein in sein Zelt. Und Umm Salama war dort. Umm Salama war eine Frau, die Weisheit gehabt hat. Sie hat ihm gesagt, oh Prophet, gehst du raus, redest du mit keinem von ihnen. Und schlachtest du dein Opfer, schlachten und rasierst du, holst du den Friseur, der rasiert deine Haare. Wenn sie das sehen, dann werden sie das tun. Der Prophet ging raus, der hat geschlachtet und der lässt er sich, der hat sich rasieren lassen. Als die Leute das sagen, dann haben sie alle angefangen. Und der Prophet sagte, möge Allah denjenigen, die ihre Haare rasiert haben, Barmherzigkeit schenken. Da haben sie gesagt, und diejenigen, die nur kürzer gemacht haben, ihre Haare. Er hat gesagt, möge Allah denjenigen, die ihre Haare rasiert haben, Barmherzigkeit schenken. Dreimal. Dann haben sie gesagt, und diejenigen, die kürzer gemacht haben, er hat gesagt, und diejenigen, die kürzer gemacht haben. Da hat man gesagt, warum hast du dreimal für die Dua gemacht und nur einmal für die anderen? Er sagt, weil sie keinen Zweifel gezeigt haben. Und dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. Dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. nach Medina und Sahara. Umar radhiyallahu anhu ging links vom Propheten, der will sich entschuldigen, aber der weiß nicht wie. Und Umar nach vorne. Dann hat man ihn aufgerufen. Umar hat gesagt, möge Allah bewahren. Koran ist herabgesandt wegen mir. Dann kam er, Umar, der Prophet Muhammad sallam, hat barakallahu fikum die Ayat von Surat al-Fatih, die Ayat von Surat al-Fatih gelesen. Inna fatahna laka fatham mubina. Das ist ein Sieg, ein großer Sieg, ein klarer Sieg für dich. Dieser Friedensvertrag war für uns Muslime damals, das war ein Sieg. Frieden für die Muslime ist ein Sieg. Und nicht wie manche Leute denken, der Sieg ist im Krieg. Nee, für uns der Sieg ist im Frieden. Eher als im Krieg. Und das ist ein klarer Beweis. Vertrag, obwohl die Muslime ihre Rechte aufgegeben haben. Und sie haben sich verpflichtet für etwas, was eine Erniedrigung war. Trotzdem war das am Ende für sie ein Sieg bei Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte, es gab keinen besseren Sieg in der Geschichte des Islam als dieser Sieg. Als dieser Vertrag, Friedensvertrag zwischen Muslimen und den Leuten von Mekka. كان هناك بارك الله فيكم مكاسب للمسلمين. أولا اعترف الدين قريش أنه مد. ثانيا هذه الهدنة هذا الصلح ضمن للمسلمين أنهم يدعون إلى الإسلام ويثبتون دعائم دولة الإسلام. ثالثا أن المسلمين سيرجعون ويعتمرون في مكة. رابعا كان هذا أمر عظيم أن الذي يترك الإسلام يبعده الله، أما الذي يأتي ويأتي مؤمنا فيصبر على الأذى في الإيمان. بارك الله فيكم. طبعا حصل شيء هنا على وهو أن أبا جندل، تفضل، أبا جندل وأبو بصير، أن أبا جندل وأبا بصير وغيرهم بارك الله فيكم، أن هؤلاء أخذوا لهم مكان وأصبحوا يهجموا على المشركين، على مشركي قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بصير، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أو مسعر حرب لو كان له أحد. تبارك الله فيكم. هذا من الأمور التي حصلت، ونزلت سورة الفتح كاملة في هذا الصلح. وطبعا بارك الله فيكم، كان من هذا الصلح، كان في هذا الصلح، وانتبه هنا، أنه الذي يرجع من الرجال، ما كان فيه من النساء، ولكن ماذا حصل للمسلمات؟ في نسوة مؤمنات من قريش مثل أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هاجرت إلى المدينة، هاجرت مؤمنة، فأتى أخواها في طلبها، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إليهم. هنا بارك الله فيكم، كان الامتحان للمؤمنة، يعني إذا مرأة مؤمنة كانت تأتي من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمتحن بأن يطلب منها أنها تحلف بالله، تقسم بالله أنها ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض ولا التماس دنيا ولا عشقا للرجل، ما خرجت إلا حبا لله والرسول، لأن الله قال فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. ونهي حتى أهل الإسلام عن إبقاء زوجاتهم الكافرات، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا الذي حصل بارك الله فيكم، وهذا من أهم الأحداث التي كانت في هذه السنة. إن شاء الله المرة القادمة سنتكلم بإذن تعالى عن تحريم الخمر وتبليغ الإسلام بإذن تعالى. بقي بس مسألتان وننتهي من السنة السادسة. بارك الله فيكم. Natürlich, es gab Vorzüge, es gab Vorteile für die Muslime in diesem Vertrag. Viele Leute haben gedacht am Anfang, dass die Muslime sozusagen sich erniedrigen lassen haben in diesem Vertrag. Aber das war nicht so. Die Muslime haben Vorteile bekommen. Erstens, die Leute von Mekka haben sie bestätigt. Sie haben sie früher nicht bestätigt als sozusagen eine große Macht. Zweitens, durch diesen Friedensvertrag haben die Muslime die Möglichkeit bekommen, dass sie zum Islam aufrufen und frei sind. Und dass sie auch sozusagen Medina, die Säulen des Staates in Medina, dass sie das befestigen. Und dass sie zum Islam auch außerhalb von der arabischen Halbinsel aufrufen. Drittens, dass die Leute von Mekka die Möglichkeit endlich gegeben haben, dass die Muslime Mekka besuchen können. Viertens, das war eine gute Sache eigentlich, dass die Leute, die zu den Propheten kommen, wenn sie auch zurückkehren, dass sie Geduld zeigen, weil sie gläubig sind. Und die Leute, die den Islam nicht wollen, dass sie zurückkehren nach Mekka, und das ist gut für die Muslime. Das war nicht schlecht für die Muslime. Und das war so auch. Abu Jandal und noch Abu Basir und einige von den Leuten, die in Mekka den Islam angenommen haben, und sie kamen zum Propheten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sie nicht aufnehmen, weil er Vertrag mit den Leuten von Mekka gehabt hat. Diese Leute, die haben sich einen Platz genommen in den Bergen und sie haben die Muschrikin angegriffen, weil diese Leute nicht unter dem Vertrag sind. Die sind nicht bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie haben den Islam angenommen. Der Prophet hat mit ihnen nichts zu tun, das wird vertragmäßig. Aber auch, barakallahu fikum, hier sollte man sehen, wie die Muslime sich an die Verträge gehalten haben. Das heißt, sie haben ihre Verträge sozusagen, wenn sie Vertrag machen, auch mit Nicht-Muslimen, dann muss man sich daran halten. Und das war dieser Sulh al-Hudaybiyah. Aber die Vorteile für die Muslime, die waren so groß, dass dies ein Sieg für die Muslime war. Übrigens, hier gibt es etwas sehr Wichtiges, und zwar, in dem Vertrag hat man von Männern gesprochen, nicht von Frauen. Aber was ist mit einer Frau? Mit einer Frau, die von Mekka kommt und die nimmt den Islam an und die kommt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soll er sie aufnehmen oder soll er sie nicht? Das stand nicht im Vertrag. قال أم كلثوم دي تختصر عقبة بن أبي معيط دي كان سم خوفية محمد صلى الله عليه وسلم سألت إذا إيش أبدين الإسلام أنقلوه من وانت إيش فاندغة أوس فالله سبحانه وتعالى ما يبغي ده كامل سم خوفية زي أبني ملا وي مولن أنزل تخت أنزل شفستة دي بخوفيت ساكت نايم قال الله سبحانه وتعالى ساك wenn die gläubigen Frauen zu euch kommen und die wandern aus, ihr müsst sie erstmal prüfen. Und wenn sie gläubig sind, dann dürft ihr sie nicht zu Kuffar zurückkehren lassen. Und so haben die Muslime die Frauen geprüft, indem man die Frauen schwören lassen hat, dass sie von Mekka nach Medina auswandern, nicht wegen Dunya, wegen eines, nicht wegen, dass sie ihre Männer verlassen wollen oder ihr Land verlassen wollen, sondern sie kommen nur wegen Allahs und seines Gesandten, das ist wegen des Iman. Wenn sie so sind, dann sollen sie bei den Muslimen bleiben. Wenn ihre Männer den Islam annehmen, dann können sie sie wieder heiraten. Aber wenn nicht, dann dürfen sie mit diesen Männern nicht bleiben. Und auch in dieser Surah, des Surah al-Mumtahin, barakallahu fikum, hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, dass wenn jemand von Muslimin eine Nicht-Muslima geheiratet hat, sie verlassen. Und der darf nicht mit ihr bleiben. Und Allah sagt, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. Das heißt, ihr sollt nicht an die Verträge mit den Frauen, die Nicht-Muslime sind. Das heißt, sie muss diese Frauen verlassen oder diese Frauen nehmen den Islam. Das war alles, barakallahu fikum, mit Sulh al-Hudaybiyah. Und man sieht ja in diesem Sulh, in diesem Vertrag, die Muslime haben das gedacht, aber das war total was anderes. Man hat gedacht, es gab Erniedrigung für die Muslime, aber das war ein Sieg. Allah subhanahu wa ta'ala offenbart das, und deshalb, barakallahu fikum, man sollte immer die Sachen mit Wissen nehmen aus Koran und Sunnah und nicht nach Gefühlen und Emotionen. Emotion von Muslimen, als der Geld vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Kuffar nehmen ihn mit. Subhanallah, das ist so groß. Wir haben das in unserer Zeit heutzutage. Sag, schau mal, was mit Muslimen getan wird und schau mal, was mit ihnen. Das ist alles Emotion. Aber Religion sagt was anderes. Hast du Vertrag mit den Leuten, musst du sich daran halten. Du kannst mir nie sagen, ja, du bist kein Muslim, ist egal. Nein, es gibt nicht im Islam, weil er kein Muslim ist, man darf mit ihm alles tun, was man will. Es gibt Rechte, auch für die Nicht-Muslime in unserer Religion. So soll man aufpassen und das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das nächste Mal, inshallah, werden wir weiter fortfahren mit dem sechsten Jahr und wir reden über die Dauer zum Islam außerhalb der arabischen Halbinsel und wir reden auch über Verbot von berauschenden Mitteln oder Verbot von Alkohol, von Al-Khamr, wie Ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum gadan. La tensu indana Seminar, bi Ta'ala. Auch für die Brüder und Schwestern im Internet, morgen haben wir unser Islam-Seminar, bi Ta'ala. Das fängt 14 Uhr, inshallah, an. Wir beten 13 Uhr. Ungefähr 30 Mittaggebet, dann Nachmittaggebet 20 Minuten fangen wir bei Italien mit den Unterrichten an. Wir werden versuchen, dass wir das auch per Internet, barakallahu fikum, live übertragen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, möge von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siyum kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Yalla adr.